Vertrauen war schwer, ich gab nicht auf und nun sind wir zusammen. Zeit kennt das Wort Mitleid nicht, auf sie zu bauen war schwer, ich gab nicht auf. Sind wir zusammen?